In einem waren sich alle Familienmitglieder einig. In der Überzeugung, das Haus meiner Großeltern gliche exakt Goethes Gartenhaus in Weimar. Wahrscheinlich ging diese Idee auf meine Mutter zurück, die nicht nur bei Gefühlen, sondern auch bei Vergleichen zu starken Übertreibungen neigte. War eine Weihnachtsgans besonders gut geraten, aßen wir wie im besten Fünf-Sterne-Restaurant. War die Deckenlampe im Keller kaputt, glich dieser dem schwarzen Loch, in dem wir alle einmal enden. Niemand aus der Familie war je in Weimar gewesen, was sie nicht daran hinderte, den Vergleich in ihr Repertoire stehender Redewendungen aufzunehmen. Wenn meine Großeltern und ihre Töchter von einem Spaziergang zurückkamen, hielten sie am Fuß der kleinen Steintreppe, die zum Vorgarten hinaufführte, andächtig inne und ließen ihren Blick so lange auf dem Haus ruhen, bis eine ausrief: »Ei, es stimmt, wie das Haus von Goethe.« Die in dem Satz mitschwingende Befriedigung suggerierte sogar, der Dichterfürst höchstpersönlich habe einen Architekten in die Westpfalz geschickt, um am Haus der Familie eines Gefängniswärters Maß zu nehmen und es in Weimar 1:1 nachbauen zu lassen. Das Einzige, worin sich die Gebäude tatsächlich ähnelten, waren ihr steiles Walmdach und ihre würfelförmige Proportion. Vermutlich hatte Rosa Goethes Gartenhaus von einer Schwarz-Weiß-Fotografie in Erinnerung, die sie während ihrer Schulzeit in einer Monographie oder in einem Gedichtband gesehen hatte. In Wahrheit glich das Haus meiner Großeltern mit seinem anthrazitfarbenen, körnigen Verputz eher einer abweisenden Festung, was man von Goethes Gartenhaus nicht behaupten kann. Es hatte keinen Balkon und keine Terrasse, nicht den kleinsten Erker oder Mauervorsprung. Es war ein düsterer Kubus aus 4 Mauern, 2 davon obendrein ohne Fenster. Nichts an diesem Haus streckte sich der Außenwelt entgegen. Seine grimmige Fassade schien sie vielmehr abzuwehren und seine Bewohner einzuschließen, worin diese aber keinen Nachteil, sondern im Gegenteil einen besonderen Vorzug sahen. Obwohl Bärbel und Rosa nach ihrer Jugend nie wieder in dem Haus lebten, sprachen sie ihr Leben lang davon, als sei es das einzige Haus auf der Welt, das wirkliche Geborgenheit und verlässliche Sicherheit gewähre. Schon der Gedanke, es je zu verkaufen, kam aus ihrer Sicht einem Sakrileg gleich. Martel war die erste, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Weg machte, um nachzusehen, ob das Haus überlebt hatte. Sie wurde von den Eltern nach Zweibrücken geschickt und führte den Auftrag, wie jeden anderen, nach kurzem Murren aus. Selbst ihre Mutter, Herausforderungen sonst unverzagt die Stirn bietend, fühlte sich dem Anblick eines Trümmerhaufens nicht gewachsen, und die Chance, das Haus als solchen wiederzufinden, war groß. Den letzten massiven Luftangriff am 14. März 1945 durch kanadische und britische Bomber hatte nur ein Zehntel der Gebäude von Zweibrücken überstanden. Zu diesem Zehntel gehörte das Haus meiner Großeltern. Es hatte lediglich an seiner westlichen Außenmauer ein paar kleine Artillerieschäden erlitten und ragte aus dem Ruinenfeld des Hügels einsam heraus. Martel betrachtete es nur von fern. Sie hörte Stimmen aus den geöffneten Fenstern. In den Zweigen des großen Kirschbaums im Vorgarten hingen Bettlaken zum Trocknen, und sie wagte nicht, in das Haus hineinzugehen. Jahrelang wurde ihr von der Familie das Versäumnis vorgehalten, keinen Inspektionsgang durch die Räume unternommen, die fremden Gäste weder ausgekundschaftet noch ihnen eingeschärft zu haben, höchste Sorgsamkeit walten zu lassen. Das Haus stand unter kommunaler Verwaltung. Die beiden Wohnungen und das Schlafzimmer im Dachgeschoss dienten 4 ausgebombten Familien als Unterkunft. Im Jahr 1949 erhielten meine Großeltern und Martel die Erlaubnis, die obere Wohnung zu beziehen. Sie kehrten mit ein paar Koffern nach Zweibrücken zurück. Ab 1951 stand ihnen auch die untere Wohnung wieder zur Verfügung. Grenzte es schon an ein Wunder, das Haus so unbeschadet, wie sie es 1,5 Jahrzehnte zuvor verlassen hatten, erneut in Besitz nehmen zu können, so erschien es meinen Großeltern geradezu als göttliche Fügung, das im Keller eingelagerte Mobiliar samt Standuhr und gläsernem Vitrinenaufsatz des Wohnzimmerbuffets unangetastet vorzufinden. Nicht einmal eine Maus hatte sich darin eingenistet. Die Westmauer des Hauses wurde repariert und, da es sich um die sogenannte Regenseite handelte, bei dieser Gelegenheit durch graue, schuppenförmig angeordnete Schieferplatten verstärkt, die den Eindruck des Düsteren noch unterstrichen. Meine Großmutter musste 9/10 ihres Gartens als Bauland abgeben und begann sofort, den kleinen Rest mit Kartoffeln, Gemüse und Kräutern zu bepflanzen. Das Testament meiner Großeltern räumte Martel ein lebenslanges, unentgeltliches Wohnrecht ein. Vererbt wurde das Haus allerdings zu gleichen Teilen an alle drei Schwestern. Stillschweigend ergab sich daraus für Martel die Aufgabe, es für Bärbel und Rosa zu hüten. Ein paar Jahre lang vermietete sie die untere Wohnung, nachdem sie in die obere umgezogen war. Erst an eine Familie mit kleinem Kind, das sich in Tante Martel so vernarrte, dass es auch bei ihr übernachten wollte, dann an ein Ehepaar, das den Zeugen Jehovas angehörte und meine Tante terrorisierte. Sie klopften mit einem Besenstiel an die Decke, wenn sie Fernsehen schaute, was für die Zeugen Jehovas eine gottlose Vergnügung darstellt, und stellten auch in den Wintermonaten im Keller die Heizung aus, um sich abzuhärten und ihre Vermieterin gleich mit. Nach 2 Jahren wagte es Tante Martel, ihnen zu kündigen. Danach wollte sie keine Mieter mehr, was für mich und meinen Bruder den Vorteil hatte, bei unseren Besuchen die untere, nun leerstehende Wohnung nutzen zu können. Wenn es in der Biografie meiner Tante einen Moment gab, der ihr die Chance geboten hätte, doch noch ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen, dann im Jahr 1975. Ihre Eltern waren kurz nacheinander gestorben. Ihr Tod ließ sich seit langem absehen. »Ich bin vorbereitet«, sagte Martel oft. Sie war keine missionarische Christin. Nie wurde ich von ihr bedrängt, sie am Sonntagmorgen in die Kirche zu begleiten, was ich freiwillig machte, oder vor dem Essen mit ihr ein kurzes Gebet zu sprechen. Aber sie war tiefgläubig und hatte keinen Zweifel daran, ihr Schicksal einem höheren Willen zu schulden und ihre Eltern dort drüben wiederzusehen. Über ihre Trauer sprach sie mit niemandem. Sie sprach auch nicht darüber, was es für sie bedeutete, als Einzige im Haus zurückzubleiben. Ob sie sich ihres Alleinseins erst jetzt, in den stummen Zimmern, in vollem Umfang bewusst wurde, oder ob sie aufatmete, ohne die Fußfessel der Verpflichtung für ihre Eltern, endlich über sich und ihre Zeit verfügen zu können, ich weiß es nicht. Sicher ist, Tante Martel war nun frei. Sie war eine 50-jährige Frau, keineswegs jung, aber noch vor der Schwelle zum Alter. Und die Zeiten hatten sich geändert. Zwar war die feministische Revolte nicht in die westpfälzische Kleinstadt vorgedrungen und meine Tante auch viel zu konservativ, um ihre Ideen auf sich zu beziehen, aber ein allgemeiner Mentalitätswandel machte sich doch überall bemerkbar. Eine Kollegin meiner Tante ließ sich nach 30-jähriger Ehe scheiden. In ein Nachbarhaus zog eine junge Mutter mit 2 Kindern und eine berufstätige Junggesellin war weder so außergewöhnlich noch so stigmatisiert wie noch 2 Jahrzehnte zuvor. Alles Gewohnte aufzugeben, hätte ihr nicht nur großes Selbstvertrauen abverlangt, sie hätte auch über Träume verfügen müssen, die mit der gleichen Kraft, mit der sie irgendwann versenkt worden waren, an die Oberfläche zurückkehrten. Welche hätten es sein können? Vom Leben in einer Großstadt hatte sie nie geträumt. Sie hat mich auch nie in Berlin besucht. Wenn sie es getan hätte, dann nur, um sich um meine Wohnverhältnisse keine Sorgen mehr machen zu müssen. Der Traum vom eigenen Gutshof war mit dem Großcousin gestorben, der im Russlandfeldzug fiel. Hätte es sie, die doch so gern verreiste, nicht gelockt, für eine Weile ins Ausland zu gehen? »Ach du lieber Himmel«, fuhr sie empört auf, als ich das Thema einmal anschnitt, »was hätte ich denn da gesollt?« Es klang, als wolle ich sie zur Rede stellen, weil sie es verabsäumt hatte, ihre geliebte Pfalz gegen Sibirien einzutauschen, wo Menschen wie sie meiner Ansicht nach hingehörten. Wir saßen wieder einmal nebeneinander auf ihrer Wohnzimmercouch und ich versuchte schnell, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Nach einer Weile legte sie ihre Hand um meinen Unterarm und sagte versöhnlich, »Was hast denn du mit Ausland gemeint?« Ich ahnte, worauf sie mit der seltsamen Frage hinaus wollte. Unter Ausland, erläuterte ich, sei per Definitionem jeder Ort zu verstehen, der sich außerhalb deutschen Territoriums befinde, also auch Länder, in denen die deutsche Sprache vorherrsche. »Ach so«, sagte meine Tante. »Jetzt verstehen wir uns. Ja, das wäre schon eine Möglichkeit gewesen.« Diese Möglichkeit hatte nicht nur theoretisch bestanden. Wie ich nun erfuhr, hatte sie tatsächlich Auswanderungspläne geschmiedet und 1975 erwogen, sich als Lehrerin an einer Schule in der Schweiz oder in Österreich zu bewerben. Mehr als 2 Jahrzehnte waren seitdem vergangen, aber die Städte, die in die engere Wahl gekommen wären, allen voran Solothurn, St. Gallen, Graz und Feldkirch, hatte sie wie aus der Pistole geschossen, noch immer parat. Sie schilderte mir den Ablauf der Umsiedlung, die sie damals offensichtlich genau durchdacht hatte, so anschaulich, dass ich auf ihrer Wohnzimmercouch sitzend den Umzugslaster vor mir sah, der das Mobiliar meiner Tante über die Alpen transportiert hätte. Es war bei der Idee geblieben. Sie hatte sich nach österreichischen und schweizerischen Schulen erkundigt, die deutsche Lehrkräfte aufnahmen, aber sich nie bei einer beworben. Nie war sie am Samstagmorgen zu einer Bergwanderung aufgebrochen, um am Sonntagabend frohgemut und erschöpft in ihre Wohnung in einem Fachwerkhaus in St. Gallen oder Graz heimzukehren. Keine der rustikalen Gastwirtschaften, die sie an der Schweiz und an Österreich schätzte, war zu ihrem Stammlokal geworden. Keine Kellnerin im Dirndl zu ihrer Dudesbekannten. Nie hatte sie ein anderes Lehrerkollegium erlebt als das der Hauptschule von Zweibrücken. Die Elternhauskette hielt. Natürlich war meine Tante bei all ihren modernen Möbeln, ihrem FAZ-Abonnement und ihrem exquisiten Geschmack für Schmuck im Herzen ein Kleinbürgermensch, mitsamt dem Sicherheitsbedürfnis und der ängstlichen Veränderungsscheu, die dem Typus zu eigen sind. Ich bin nicht viel anders, meine Möbel stehen seit 30 Jahren am gleichen Ort. Aber was sie zurückhielt, war noch etwas anderes. Die Ahnung, dass sie der Schuld, die sie in den Augen ihrer Schwestern auf sich geladen hätte, indem sie das Elternhaus im Stich ließ, nicht gewachsen gewesen wäre. Das Gewicht des Schuldgefühls, das sie seit je in sich trug, wog so schwer, dass jedes weitere Gramm sie in die Knie gezwungen hätte. Mit allem, was sie tat, jedem Verzicht, den sie leistete, und jedem Dienst, den sie der Familie erwies, versuchte sie ja, die Last zu verkleinern oder wenigstens nicht anwachsen zu lassen. Gegen Martels Wunsch, nach dem Tod ihrer Eltern ins hellere Obergeschoss zu ziehen, konnten Bärbel und Rosa kein vernünftiges Argument ins Feld führen, obwohl es ihnen lieber gewesen wäre, alles beim Alten zu belassen. Meine Tante tauschte den gesamten Bestand der beiden Wohnungen gegeneinander aus. Ihre Möbel wanderten nach oben, das düstere Eichenholzensemble meiner Großeltern nach unten, mit einer Ausnahme, der Standuhr. Sie musste nach Bärbels und Rosas Anweisung ihren Stammplatz behalten. Die beiden Schwestern führten sich auf wie Megären, schimpften, heulten und schrien, als Martel den Wunsch äußerte, die Uhr aus dem Obergeschoss zu entfernen und im Erdgeschoss wieder aufzustellen. Meine Mutter verfiel auf einen ihrer extremen Vergleiche. Wenn Martel sich an der Standuhr vergriffe, dann sei dies, als risse sie den Tabernakel aus dem Gotteshaus. Weder Schönheit noch Wert konnten der Grund für die Vergötterung des Kastens sein, der im Schummerlicht einem senkrecht aufgestellten Sarg glich. Überdies war die Uhr niemals in Gebrauch. Ihre Zeiger hatten sich seit über einem halben Jahrhundert nicht bewegt. Es wurde auch niemals der Versuch unternommen, sie in Bewegung zu setzen und ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Dass die Uhr nicht einmal dafür taugte, die Zeit anzuzeigen, erhöhte sogar noch ihr familiäres Prestige und adelte sie zu einem antiquarischen Ausstellungsstück. In Wahrheit hätte kein Antiquitätenhändler auch nur einen Pfifferling für sie gegeben. Aber sie galt als das Heiligtum des Hausstands. Die Standuhr blieb also an dem Ort, den sie seit den 20er Jahren einnahm. Martel drapierte hohe Blattpflanzen davor, um sie einigermaßen zu verbergen. Aber zwischen ihren hellen, modernen Möbeln störte das Drum entsetzlich. Wenn ich neben meiner Tante auf der Couch saß und sie besonders lang und tief stöhnte, wusste ich, dass sie sich wieder einmal über den Irrsinn ärgerte, ihren Schwestern zuliebe mit dem Finsterling vor der Nase leben zu müssen. Mehrmals unternahm ich Anläufe zu diplomatischen Verhandlungen mit Bärbel und meiner Mutter, um Tante Martel doch noch von der Uhr zu befreien. Ich musste mir Standpauken über meinen Mangel an Traditionsgefühl anhören. Ich erfuhr, dass sich meine Großeltern im Grabe umdrehen würden, wenn sie wüssten, wie despektierlich ich mich über ihr Erbe ausließ. Ein so kostbares Stück, hieß es, würde keinen weiteren Transport über die Haustreppe heil überstehen. Zu diesem Transport kam es aber schließlich doch. 2 Wochen, nachdem der Auftritt meiner Tante in der Fernsehsendung »Gold und Glitter« ausgestrahlt worden war, hielt vor ihrem Haus ein Möbellaster. Ein paar kräftige Männer gingen die Treppe hinauf, packten die Standuhr auf die Schultern, schleppten sie zum Laster, fuhren sie als Beiladung nach Kaiserslautern und stellten sie in Bärbels Wohnzimmer wieder ab. Im Jahr 1990 verließ Tante Martel den Schuldienst. Sie hatte sich lange zuvor schon auf ihre Pensionierung gefreut und mir vorgeschwärmt, dass sie dann endlich in den Monaten Mai, Juni und September, wenn es am Mittelmeer am schönsten sei, verreisen könne. Ich traute dem Frieden nicht und sah meine alleinstehende Tante in das schwarze Loch fallen, das so manchen frisch Pensionierten erwartet. Aber ich täuschte mich. 5 Wochen, nachdem sie ihr Fach im Lehrerzimmer der Schule endgültig gelehrt hatte, ließ sie sich mit dem Taxi zum Bahnhof von Zweibrücken fahren, bestieg einen Bus, der sie zum Stuttgarter Flughafen brachte, und flog mit einer Reisegesellschaft nach Kreta. Es war ihre erste Flugreise. Im Frühsommer darauf flog sie nach Madeira und im September desselben Jahres nach Sizilien, um die antiken Tempel, die Stadt Syrakus und die Katakomben unter dem historischen Stadtteil Ortigia zu besichtigen. Auf der Liste ihrer Wunschziele standen außerdem Mallorca, St. Petersburg, die Krim und Ägypten. Noch vor ihrer Pensionierung war sie in der FAZ auf die Anzeige eines Reiseveranstalters gestoßen, der Bildungsurlaube auf gehobenem Niveau anbot und damit den Vorstellungen meiner Tante entsprach. Schon beim Blättern im Katalog des Reiseveranstalters wirkte sie kindlich vergnügt. Der Katalog lag nicht zwischen den Zeitungsstößen in ihrem Wohnzimmer. Sie verwahrte ihn wie einen heimlichen Schatz im Nachtkästchen neben ihrem Bett und genoss es, vor dem Einschlafen die Bilder zu betrachten. Ein einziges Mal fragte sie mich, ob ich nicht Lust hätte, sie auf eine Reise zu begleiten. Es klang keineswegs so, als würde ich ihr mit meiner Gesellschaft einen Gefallen erweisen. Es klang vielmehr, als fühle sie sich dazu verpflichtet, mich einzuladen, nachdem sie mir beim gemeinsamen Herumblättern im Katalog den Mund wässrig gemacht hatte. Wie sie vieles für sich behielt, so sparte sie auch, wenn sie mir von ihren Reisen erzählte, das Intime und ganz Persönliche aus. Sie rief mich auch nicht sofort nach ihrer Rückkehr an, sondern immer erst mehrere Tage später. Sie schilderte die Ausstattung ihrer Hotelzimmer und die kuriose Konstruktion südländischer Duschen, die keinen Vorhang besaßen und deren Wasser sich von der Decke über das gesamte Badezimmer ergoss. »Ich hab jo nix gegen andere Kultur, aber die Handtücher all mit Dusche ist net grad in der Sach.« Sie malte den Domplatz in Syrakus aus und die Eleganz der Sizilianer, die sich am Sonntagmorgen in den Cafés rund um den Platz auf einen Aperitif trafen. Wenn ich den Telefonhörer auflegte, kannte ich die Strecke, die der Reisebus abgefahren war, und das Besichtigungsprogramm der Reisetage. Ich wusste, welche Gerichte Tante Martel auf den Speisekarten ausgewählt und kennengelernt hatte. Ob sie allein oder mit anderen am Tisch saß, das jedoch wusste ich nicht. Die Reisegruppen setzten sich in der Regel aus älteren Ehepaaren zusammen. Nie ließ Martel anklingen, sich zwischen ihnen als Außenseiterin zu fühlen. Vielleicht übertrieb ich es auch mit meiner Rücksichtnahme und der Angst, den wunden Punkt zu berühren. »Gehst du eigentlich im Meer schwimmen?«, fragte ich Tante Martel einmal. Ihrem Schweigen hörte ich Entrüstung an, die ich allerdings falsch deutete. »Was denkst denn du?«, erwiderte sie scharf. »Wieso soll ich denn nicht im Meer schwimmen? Soll ich davor stehen bleiben und Trockenübungen mache? Das ist doch herrlich, im Meer schwimmen, gleich morgens vom Frühstück.« Ihren Badeanzug bekam ich jedoch nicht zu sehen. Indem sie mir das Bild dieses Requisits vorenthielt, wollte sie vermutlich verhindern, dass ich in der Fantasie ihrem bis auf den Badeanzug entblößten Körper nahe käme. Nur über ein persönliches und rätselhaftes Ereignis, das sich aber erst nach der Reise als solches offenbarte, sprachen wir lange und ausführlich. Eine Kreuzfahrt zum Nordkap sollte der krönende Abschluss ihrer Touren werden. Zuerst St. Petersburg, dann die Krim und Ägypten und schließlich ans nördliche Ende des Kontinents. Dies war ihr Programm für die kommenden Jahre, das der Brustkrebs, an dem meine Tante 2 Jahre nach ihrer Pensionierung erkrankte, durcheinanderbrachte. Natürlich spielte sie ihr Leiden schon deshalb herunter, weil die schwesterliche Rollenverteilung es ihr abverlangte, aber in Wahrheit war sie verunsichert. Auch sie, die Unverwüstliche, die in 45 Jahren Schuldienst an keinem einzigen Unterrichtstag gefehlt hatte, erwies sich als gesundheitlich angreifbar und sah sich gezwungen, ihre körperliche Verfassung und das Verrinnen der Lebenszeit in ihre Pläne einzubeziehen. Damit hatte sie nicht gerechnet. Sie galt als geheilt, aber der Krebs konnte wiederkehren. Ich drang auf sie ein, den Nordkap-Traum so schnell wie möglich zu verwirklichen, und ich drohte Bärbel und Rosa. Sollten sie versuchen, Martel die Reise auszureden und ihr einzuimpfen, in ihrem Zustand sei ein solches Abenteuer viel zu riskant und sowieso verrückt, würde ich kein Wort mehr mit ihnen reden. Sogar meine Mutter nahm die Drohung ernst. In ihrem Dasein, das ich längst auf die Beschäftigung mit den Medikamentenbergen in ihrem Schlafzimmer verengt hatte, fehlte ihr auch die Vorstellungskraft für eine Aktivität namens Nordkap-Reise. Sie war nicht mehr neidisch auf Martels Unternehmungen, schon gar nicht auf eine, die in unbegreifliche Wildnis führte. Sie war neidisch auf Menschen, die sich morgens vornahmen, am Nachmittag im Wald spazieren zu gehen und es auch machten. Meine Tante buchte bei dem norwegischen Tourismusunternehmen Hurtigruten die klassische Postschifftour zum Nordkap. Ich weiß die Etappen bis heute auswendig. Von Bergen aus an den Lofoten vorbei nach Hammerfest, Richtung Norden weiter zum Nordkap, dann noch ein Stück östlich nach Kirkenes und wieder zurück. Sie kaufte sich eine gefütterte Windjacke mit einer Kapuze, die sich unter dem Kinn zuschnüren ließ, außerdem Leggings, die sie gegen die Kälte unter ihre Stoffhosen ziehen konnte, und eine Sonnenbrille mit seitlichen Klappen, die den arktischen Wind von den Augen abhalten sollten. Ihre Vorfreude war so groß, dass sie ihr Prinzip, mich möglichst selten zu stören, außer Acht ließ und nach jedem der Einkäufe jubelnd bei mir anrief. Im Juni 1993 fuhr meine Tante mit dem Zug nach Frankfurt und traf dort auf die deutsche Reisegruppe, mit der sie nach Bergen flog. Die Reise dauerte 14 Tage. Sobald ich morgens aufwachte, stellte ich mir vor, wie Tante Martel in ihrer Windjacke auf dem Oberdeck des Schiffes stünde, ins Meer gestreute Felsblöcke, steil aufragende Küsten und kleine rote Häuser vorbeiziehen sähe und dem Polarkreis entgegenfieberte. Auf ihn freute sie sich am meisten. Ich verstand nicht richtig, warum. Der Polarkreis, hatte ich eingewandt, ist doch bloß eine abstrakte geografische Linie, kein Naturschauspiel. Da gibt es nichts zu sehen. Erst nach ihrem Tod wurde mir die Bedeutung bewusst, die der Polarkreis für meine Tante ganz persönlich besaß. Beim Sortieren ihrer Papiere stieß ich auf die Reisebroschüre von Hurtigruten. Auf einem Blatt waren die Stationen der Kreuzfahrt tabellarisch aufgelistet. Tante Martel war folglich am 16. Juni 1993 am Polarkreis angelangt. Das Datum hatte sie mit Bleistift eingekreist und daneben den Buchstaben G geschrieben. Sie unternahm die Reise im Juni, um die hellen Nordnächte zu erleben, aber es ist auch ihr Geburtsmonat. Sie kam am 16. Juni 1925 zur Welt. Auf dem Schiff ließ sie den Tag ihrer Geburt buchstäblich hinter sich. Im August nach der Reise besuchte ich sie. Sie holte mich am Bahnhof ab, kam mir beschwingt entgegen und verkündete, am Abend mit mir essen gehen zu wollen. Sie war erfreut, dass ich ihrer Empfehlung folgte, ein Fischgericht zu wählen, das ich auf der Speisekarte Lachseintopf nannte. Wir lästerten ein wenig über die Zubereitung von Fisch in der pfälzischen Küche. Wie frischer Lachs schmecke, das habe sie morgens um 7 an einer Hafenbude in Hammerfest erfahren. »Morgens um 7, so ein frischer Lachs, Kind, das ist was Herrliches.« Sie wirkte noch ganz eingehüllt in ihre Reiseerinnerungen, aber etwas stimmte nicht. Je länger wir uns unterhielten, desto schriller klang ihre Stimme, was gewöhnlich darauf hindeutete, dass sie über eine Enttäuschung, ein Problem oder eine Beunruhigung hinwegredete. So war es auch. Aber was sie umtrieb, erfuhr ich erst am nächsten Tag.